Lektion 7. Hören Sie den Vortrag zum Thema Märchen in 6 Teilen. Teil 1. Märchen. So definiert ein bekanntes deutsches Wörterbuch, Märchen sind fantasievolle Erzählungen ohne räumliche und zeitliche Bindung, wobei an die Stelle der Naturgesetze meistens Wunder treten. Auch heute noch sind Märchen bei Erwachsenen und Kindern beliebt. Doch es wird immer wieder diskutiert, ob Märchen dazu geeignet sind, Kinder zu unterhalten und zu erziehen. Es gibt Kritiker, die Märchen für Kinder missbilligen, und sie geben dafür verschiedene Gründe an. Wir wollen im Folgenden 3 Thesen dieser Kritiker hören, ihre Argumente kennenlernen und dann versuchen, sie zu widerlegen.